some in your ear. Who can ich tanzen in the smaller Karten? Heard is so still for Nacht. The man is around the wall. Ich will tanzen, aber wo kann ich tanzen in der smalle Karten? Die Kameraden sind nur tot in den Boden. Die Kameraden haben Geneva und ein Akkordeon. Sie manillen, mit den Botten versunken in der Modder. Ich will tanzen in 4-4, in mein smaller Kart, nicht in mein Abri, nee, in der freien Nacht. Ich will tanzen, noch mit den letzten Sternen. Karriga bringt Salvos und Granaten. Dartüssen, unverstört durch het Gebilder, ruft ein Kuckuck. Hoe kann ich tanzen? Hoe kann ich tanzen in dir hier? In mein Welt des Malkas.